Zunächst Bruchstücke, erstarrtes Lot für Ensemble, komponiert von Gerald Eckert, der auch das Ensemble Reflexion K leitet. Thank you.

Das Ensemble Reflexion K im Februar 2015 in der St. Nikolai-Kirche Eckernförde, geleitet von Gerald Eckert, von dem auch die Komposition stammte, mit dem Titel Bruchstücke, erstarrtes Lot. In den kommenden 17 Minuten im heutigen Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 heißt es Schattengeburt mit einem Stück für Klarinette, Violine und Violoncello von Volker Blumenthaler. Es spielt das Ensemble Formings in dieser Aufnahme von 1997. Thank you. Thank you.

Schattengeburt, ein Stück von Volker Blumenthaler, hier in einer Aufnahme von 1997 mit dem Ensemble Formings. Thomas Löffler Klarinette, Johannes May Violine und Wolfgang Lessing Violoncello. Katrin Klose ist unsere nächste Komponistin. Wir hören ein Werk für Orgel Solo mit dem Titel Voix Céleste, ruhig atmend. Dominik Sustek an der Orgel der Neustädter Kirche Erlangen im Mai 2023. Der Organist Dominik Sustek an der Orgel der Neustädter Kirche Erlangen im Mai 2023 mit Voix Céleste, ruhig atmend, für Orgelsolo von Katrin Klose. Im Concerto Bavarese hier auf Bayern 2 folgt jetzt ein Werk von Walter Zimmermann mit dem Titel Numbers. Sie hören die Mezzosopranistin Teyla Nini Goldstein und das Kammerensemble Neue Musik Berlin. Zero. Where are you, who, by not being here, are here, but here, by not being here? There is no trick to reality. A mind makes it, any mind. You walk the years in a nothing, and no place I know as well as the last breath. One. What singular, a pride flourishing condition. It enters here, it returns here. Who was I that thought it was another one by itself divided or multiplied produces one this time, this place, this three. Yes, there's two hands. Seven echoes in my head like a nightmare of responsibility. 7 days in the week, 7 years for the itch of unequivocal involvement. Look at the light of this hour. I was born at 7 in the morning, and my father had a monument in stone, a pillar put at the entrance of the hospital of which he was head. At 6s and 7s, the pen lost paper, the night's dead silence. Why the death of something now so this number is open. Are all numbers one? Is counting forever beginning, but this be the end of the 7. Thank you. 9. There is no point of rest here. It wavers. It reflects multiply. The 3 times 3. Like a mirror, it returns here by being there. Perhaps in the emphasis implicit, over and over, triad of triads, triply sacred and perfect number, that resolves what in the shifting, fading containment. Numbers, ein Werk von Walter Zimmermann nach einem Text von Robert Creeley, dessen Stimme von Tonband zu hören war. In unserer Aufnahme vom Juni 2013 in der Kirche St. Elisabeth in Berlin hörten Sie die Mezzosopranistin Teyla Nini Goldstein, begleitet vom Kammerensemble Neue Musik Berlin. Im Folgenden ist das IEMA-Ensemble zu hören, IEMA als Abkürzung für Internationale Ensemble Modern Akademie. Im Jahrgang 2015-16 spielten Mitglieder unter Leitung von Pablo Drucker ein Werk von Andreas Domen mit dem Titel Tmesis, Protokoll für 8 Instrumentalisten. Ein Werk von Andreas Domen mit dem Titel Tmesis, Protokoll für 8 Instrumentalisten. Unsere Aufnahme entstand im Juni 2016 an der Hochschule für Musik in Würzburg mit dem IEMA Ensemble 2015-16 unter Leitung von Pablo Drucker. Die kommenden gut 22 Minuten hier im heutigen Concerto Bavarese auf Bayern 2 sind Musik von Klaus Ospalt gewidmet. Aus seinem Werk Escribi hören wir den Gerda-Zyklus in 5 Teilen. Edixon Ruiz, Kontrabass, Teodoro Ancelotti, Akkordeon und das WDR-Sinfonieorchester, dirigiert von Lin Liao. Thank you. Thank you. Der Gerda-Zyklus aus Escribi von Klaus Ospalt für Kontrabass, Akkordeon und Orchester. Sie hörten Erickson Ruiz, Kontrabass, Teodoro Ancelotti, Akkordeon und das WDR-Sinfonieorchester, geleitet von Lin Diao, eine Aufnahme von 2023.